Kapitel 6 Angebote im Hotel Essen aufs Zimmer bringen Übung 1 Hören Sie den Dialog. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Ja, bitte? Zimmer 323. Wir möchten etwas bestellen. Können Sie uns etwas aufs Zimmer bringen? Jetzt? Moment, ich muss fragen. Es ist schon spät. Ja, es geht. Was möchten Sie bitte? Also, wir hätten gern zwei Hamburger und einen Salat. Zwei Hamburger, einen Salat. Für die Kinder bitte eine Salami-Pizza und dann Vanilleeis. Möchten Sie auch etwas trinken? Ja, gerne. Haben Sie Wein? Sicher. Was darf es denn sein? Eine Flasche Weißwein, dann eine Flasche Mineralwasser und Orangensaft für die Kinder, bitte. Eine Flasche Orangensaft? Zwei Gläser, bitte. Also, eine Flasche Weißwein, eine Flasche Mineralwasser und zwei Gläser Orangensaft. Gut, kommt sofort. Wie lange dauert es? Ungefähr eine Viertelstunde. Wunderbar, vielen Dank. Übung 2a. Hören Sie den Dialog noch einmal und tragen Sie Speisen und Getränke in die Karte ein. Ja, bitte? Zimmer 323. Wir möchten etwas bestellen. Können Sie uns etwas aufs Zimmer bringen? Jetzt? Moment, ich muss fragen. Es ist schon spät. Ja, es geht. Was möchten Sie bitte? Also, wir hätten gern zwei Hamburger und einen Salat. Zwei Hamburger, einen Salat. Für die Kinder bitte eine Salami-Pizza und dann Vanilleeis. Möchten Sie auch etwas trinken? Ja, gerne. Haben Sie Wein? Sicher. Was darf es denn sein? Eine Flasche Weißwein, dann eine Flasche Mineralwasser und Orangensaft für die Kinder, bitte. Eine Flasche Orangensaft? Zwei Gläser, bitte. Also, eine Flasche Weißwein, eine Flasche Mineralwasser und zwei Gläser Orangensaft. Gut, kommt sofort. Wie lange dauert es? Ungefähr eine Viertelstunde. Wunderbar, vielen Dank.